rechts in Freuden wandern will, der geht der Sonne entgegen. Da ist der Wald so kirschenstill, kein Lüftchen mag sie regen. Noch sind nicht die Lerchen wach, nur die Bohnen, Gras, der Bach sind leise den Morgensegen. Noch sind nicht die Lerchen wach, nur die Bohnen, Gras, der Bach sind leise den Morgensegen. Ganze Welt ist wie ein Buch, darin uns aufgeschrieben. In bunten Zeilen manch ein Spruch, wie Gott uns treu geblieben. Wald und Blumen, nah und fern, und der helle Morgenstern sind Zeugen von seinem Leben. Wald und Blumen, nah und fern, und der helle Morgenstern sind Zeugen von seinem Leben. Und plötzlich lässt die Nachtigall im Busch ihr Lied erklingen. In Berg und Tal erwacht der Schall und will sich aufwärts schwingen. Und der Morgenröte Schein stimmt die Lichterglut mit ein. Lasst uns den